das Darfur-Projekt. Die Kosten für den Abwurf von Hilfsgütern sind enorm, aber sicherer für alle Beteiligten. Ich gebe ihr grünes Licht. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass die Lieferung in Rotterdam eintrifft. Über Kavanagh Media bin ich informiert. Ich denke, Barney sollte auch dabei sein, sagt Ross. Wenn Sie meinen, sagen Sie Andrea Bescheid. In Ordnung. Wie war die Abschlussfeier? Gut, unerwartet. Anna hat eingewilligt. Unerwartet gut? Ja. Ross mustert mich neugierig. Aber ich gehe nicht weiter darauf ein. Andrea meinte, sie käme morgen zurück. Ja, ich muss abends bei einer Veranstaltung sein. Tja, dann hoffen wir mal, ihr neues Fusionsprojekt hat sich als erfolgreich erwiesen. Es hat ganz den Anschein, Ross. Sie grinst. Das freut mich. Ich habe gleich den nächsten Termin. Wenn also sonst nichts mehr ansteht, würde ich mich für heute verabschieden. Bis bald. Ich logge mich aus und öffne meinen Mail-Account. Von Christian Grey, betreff Soft Limits. Datum 26. Mai 2011, 17.22 Uhr. An Anastasia Steele. Was könnte ich noch sagen, was nicht längst ausgesprochen ist? Ich freue mich darauf, die Soft Limits mit dir zu besprechen. Du hast heute wunderschön ausgesehen. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holdings, Incorporated. Dabei war ich heute Morgen noch überzeugt davon, dass zwischen uns alles aus ist. Großer Gott, Grey. Höchste Zeit, dass du dich einkriegst. Flynn hätte seine helle Freude an mir. Natürlich lag es auch daran, dass sie nicht ans Telefon gegangen ist. Vielleicht braucht sie zuverlässigere Kommunikationsmittel. Von Christian Grey, betreff BlackBerry, Datum 26. Mai 2011, 17.36 Uhr, an J.B. Taylor, CC Andrea Ashton. Taylor, bitte besorgen Sie einen neuen BlackBerry mit vorinstalliertem Mail-Account für Anastasia Steele. Andrea gibt Ihnen alle Infos, die Sie benötigen. Bitte lassen Sie es ihr morgen nach Hause oder zu Claytons liefern. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holdings, Incorporated. Ich greife zur neuesten Forbes-Ausgabe und fange an zu lesen. Um 18.30 Uhr hat Anastasia immer noch nicht geantwortet. Vermutlich ist sie weiterhin mit ihrem bescheidenen, wortkargen Stiefvater unterwegs. Dafür, dass die beiden nicht blutsverwandt sind, gibt es erstaunlich viele Ähnlichkeiten zwischen ihnen. Ich bestelle Risotto mit Meeresfrüchten und lese noch eine Weile in meinem Buch, während ich warte. Unterdessen ruft Grace an. »Christian, mein Lieber.« »Hallo, Mutter.« »Hat Mia sich bei dir gemeldet?« »Ja, sie hat mir ihre Flugdaten durchgegeben. Ich hole sie dann am Flughafen ab.« »Wunderbar, du bleibst doch am Samstag hoffentlich zum Essen?« »Natürlich. Am Sonntag bringt Elliot seine Freundin Kate mit. Möchtest du auch kommen? Du könntest Anastasia einladen.« Das hat Miss Kavanagh heute also gemeint. Ich versuche, Zeit zu schinden. »Ich muss erst fragen, ob sie kann. Sag mir bitte Bescheid, ich würde mich freuen, wieder mal die ganze Familie am Tisch zu haben.« Ich verdrehe die Augen. »Wenn du meinst, Mutter. Ja, das tue ich, mein Lieber. Bis Samstag.« Sie legt auf. »Anna soll meine Eltern kennenlernen? Wie zum Teufel komme ich aus dieser Nummer wieder heraus?« Während ich noch darüber nachgrüble, trifft eine neue Mail ein. Von Anastasia Steele. Betreff Soft Limits. Datum 26. Mai 2011, 19.23 Uhr. An Christian Grey. Ich komme gern heute Abend noch vorbei, um über alles zu reden, wenn du willst. Anna. Nein, nein, Baby. Nicht in diesem Wagen. In diesem Moment weiß ich, was ich zu tun habe. Von Christian Grey, betreff Soft Limits, Datum 26. Mai 2011, 19.27 Uhr, an Anastasia Steele. Ich komme lieber zu dir. Was ich über deinen Wagen gesagt habe, war durchaus ernst gemeint. Mir ist nicht wohl dabei, wenn du damit durch die Gegend fährst. Ich bin gleich da. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich drucke die Soft Limits und ihre Probleme-Mail noch einmal aus, dann rufe ich Taylor an. Ich bringe Anastasia den Wagen selbst vorbei. Könnten Sie mich, sagen wir, um 9:30 bei ihr abholen? Gewiss, Sir. Bevor ich aufbreche, stecke ich noch zwei Kondome ein. Vielleicht habe ich ja Glück. Der A3 fährt sich wunderbar, wenn auch weniger flott beim Drehmoment, als ich es von meinen anderen Autos gewöhnt bin. Vor einem Getränkeladen am Stadtrand von Portland halte ich kurz an, um eine Flasche Champagner zu kaufen. Kein Kristall und auch kein Dom Pérignon, sondern ein Bollinger, in erster Linie, weil es ein 1999er und die Flasche gekühlt ist, aber auch wegen der Farbe. Rosa. Ein Symbol, denke ich grinsend und reiche dem Kassierer meine Amex-Karte. Anna trägt immer noch das atemberaubende graue Kleid, als sie die Tür aufmacht. Ich freue mich jetzt schon darauf, es ihr gleich auszuziehen. Hi. Ihre Augen sind riesig und leuchten in ihrem blassen Gesicht. Hi. Komm rein. Sie wirkt verlegen und schüchtern. Wieso? Was ist seit heute Nachmittag passiert? Gern. Ich schwenke den Champagner. Ich dachte, wir feiern deinen Abschluss, und ein Boulanger ist einfach nicht zu schlagen. Schlagen? Interessante Wortwahl, erwidert sie trocken. Deine Schlagfertigkeit beeindruckt mich immer wieder, Anastasia. Da ist sie wieder. Mein Mädchen. Es gibt allerdings nur Teetassen, die Gläser sind alle schon verpackt. Teetassen? Klingt doch gut. Ich sehe ihr hinterher, als sie in die Küche geht. Sie wirkt nervös und fahrig, vielleicht weil ein großer Tag hinter ihr liegt, oder aber weil sie in meine Bedingungen eingewilligt hat, oder weil sie ganz allein hier ist. Miss Kavanagh verbringt den Abend mit ihrer Familie, das hat mir ihr Vater erzählt. Hoffentlich entspannt der Champagner sie ein wenig und macht sie gesprächig. Der Raum ist praktisch leer, lediglich ein paar Umzugskartons, das Sofa und der Couchtisch stehen noch da. Mein Blick fällt auf ein braunes Päckchen mit einer handgeschriebenen Karte. Ich willige in diese Bedingung ein, Angel, denn du weißt am besten, welche Strafe ich verdiene. Nur mach es nicht härter, als ich es ertragen kann. Willst du auch eine Untertasse dazu? Ruft sie aus der Küche. Nein, die Tasse genügt völlig, antworte ich abwesend. Sie hat die Bücher eingepackt, die dreibändige Erstausgabe, die ich ihr geschickt habe. Sie will sie mir zurückgeben, weil sie sie nicht haben will. Deshalb ist sie so angespannt. Was zum Teufel wird sie erst zu dem Wagen sagen? Als ich aufsehe, steht sie im Türrahmen und betrachtet mich. Sie tritt näher und stellt die Tassen vorsichtig auf den Tisch. »Die sind für dich«, sagt sie mit leiser, gepresster Stimme. »Hm, das dachte ich mir schon. Ein überaus treffendes Zitat.« Ich streiche mit dem Finger über die Handschrift. Die Buchstaben sind klein und sehr ordentlich. Was ein Graphologe wohl dazu sagen würde. Ich dachte, ich sei D'Urberville, nicht Angel. Du hast dich also für die Erniedrigung entschieden. Natürlich ist es das perfekte Zitat. Ich lächle ironisch. Ich wusste, dass du den Satz finden würdest, der perfekt passt. Es ist gleichzeitig auch eine Bitte, flüstert sie. Eine Bitte, dich nicht allzu hart ranzunehmen? Sie nickt. Für mich waren diese Bücher bloß eine kleine Ausgabe, aber ich hatte gedacht, dass sie für sie eine Bedeutung haben müssten. Ich habe dir diese Bücher geschenkt, sage ich. Es ist eine harmlose Notlüge, da ich sie bereits ersetzt habe. Wenn du sie annimmst, werde ich ein bisschen nachsichtiger mit dir sein, sage ich ruhig, sorgsam darauf bedacht, mir meine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Ich kann die Bücher nicht behalten, Christian. Sie sind viel zu kostbar. Da hätten wir es wieder. Ein Machtspielchen. Plus ça change, plus c'est la même chose. Siehst du, genau das meine ich. Du widersprichst mir. Ich will, dass du sie behältst, und damit ist das Thema erledigt, ganz einfach. Darüber gibt es nichts nachzudenken. Als meine Sub ist es deine Aufgabe, dankbar zu sein. Du nimmst meine Geschenke an, weil du gern gehorchst und mir damit eine Freude machst. Als du sie mir geschenkt hast, war ich aber noch nicht deine Sub, hält sie dagegen. Wie gewohnt muss sie das letzte Wort haben. Nein, aber jetzt hast du ja gesagt, Anastasia. Macht sie etwa doch einen Rückzieher? Großer Gott, dieses Mädchen bringt mich noch um den Verstand. Das heißt, sie gehören mir und ich kann damit machen, was ich will? Ja. Ich dachte, du liebst Hardy. In diesem Fall würde ich sie gern einer gemeinnützigen Organisation zur Verfügung stellen, einer, die auch in Darfur tätig ist, weil das einen gewissen Bezug zu dir hat. Die können sie ja versteigern. Wenn du das willst. Ich werde dich nicht daran hindern. Von mir aus kannst du sie auch anzünden. Ihr bleiches Gesicht rötet sich ein wenig. Ich werde noch einmal darüber nachdenken, sagt sie leise. Nicht nachdenken, Anastasia, nicht darüber. Bitte behalte sie. Sie sind für dich, weil du Bücher doch so liebst. Das hast du mir immer wieder erzählt. Bitte erfreu dich an ihnen. Ich stelle die Champagnerflasche auf den Tisch, trete vor sie und hebe ihr Kinn an, so dass sie mir in die Augen sehen muss. Ich werde dir noch sehr viele Geschenke machen, Anastasia. Gewöhn dich lieber gleich daran. Ich kann es mir leisten. Ich bin ein sehr wohlhabender Mann. Ich küsse sie. Bitte, füge ich hinzu und lasse sie los. Ich komme mir dabei nur so billig vor, wendet sie ein. Das ist völlig unnötig. Du solltest das Ganze nicht überbewerten, Anastasia. Setz dich nicht wegen irgendwelcher vager Moralvorstellungen unter Druck, nur weil du Angst davor hast, was andere Leute von dir denken könnten. Das ist reine Energieverschwendung. Es liegt nur daran, dass du Vorbehalte gegenüber unserem Arrangement hast, was völlig normal ist. Du weißt schließlich nicht, worauf du dich da einlässt. Mit verängstigter Miene kaut sie auf ihrer Lippe. Hey, lass das. Nichts an dir ist billig, Anastasia. Ich will nicht, dass du so von dir selbst denkst. Ich habe dir nur ein paar alte Bücher gekauft, von denen ich dachte, sie könnten dir Freude bereiten. Mehr nicht. Sie blinzelt mehrmals und sieht zu den Büchern hinüber. Offensichtlich ringt sie mit sich. Behalte sie, Anna, sie gehören dir. Und jetzt trink einen Schluck Champagner, füge ich leise hinzu, was sie mit einem Lächeln quittiert. Schon besser. Ich mache die Flasche auf und gieße den Champagner in die hauchzarten Teetassen. Der ist ja rosa, bemerkt sie überrascht. Ich bringe es nicht über mich, ihr zu sagen, weshalb ich mich dafür entschieden habe. Das ist ein Bollinger Grand Année Rosé 1999. Ein erstklassiger Tropfen. Aus Teetassen? Ihr Grinsen ist ansteckend. Aus Teetassen. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss, Anastasia. Wir stoßen an und sie trinkt einen Schluck. Es schmeckt genauso gut, wie ich es erwartet hatte. Danke. Sie nippt noch einmal an ihrer Tasse. Sollen wir die Soft Limits besprechen? Wie immer mit Feuereifer bei der Sache. Ich nehme ihre Hand und führe sie zum Sofa. Dein Stiefvater ist ein sehr einsilbiger Mann. Aber du hast es geschafft, dass er dir aus der Hand frisst. Ich lache leise. Nur weil ich etwas vom Angeln verstehe. Woher wusstest du, dass er gern Fliegenfischen geht? Das hast du mir selbst erzählt, beim Kaffeetrinken. Oh, tatsächlich? Sie nippt an ihrer Tasse und schließt genüsslich die Augen. Hast du den Sekt auf dem Empfang probiert? Fragt sie. Ja, die reinste Katastrophe. Ich habe sofort an dich gedacht, als ich ihn probiert habe. Ich bin kein Weinkenner, Anastasia, ich weiß nur, was ich mag. Und dich mag ich. Mehr? Ich nicke in Richtung der Flasche. Bitte. Ich hole die Flasche und schenke ihr nach, während sie mich argwöhnisch beobachtet. Sie weiß ganz genau, dass ich versuche, sie gefügig zu machen. Hier ist es ja schon ziemlich kahl. Bist du bereit für den Umzug? Mehr oder weniger. Musst du morgen arbeiten? Ja, es ist mein letzter Tag bei Claytons. Ich würde dir ja gern beim Umzug helfen, aber ich habe versprochen, meine Schwester vom Flughafen abzuholen. Mia kommt am Samstagmorgen aus Paris an. Ich fahre morgen nach Seattle zurück. Aber wie ich höre, hilft Elliot euch ja. Ja, Kate ist schon ganz aus dem Häuschen. Es wundert mich, dass Elliot immer noch an Annas Freundin interessiert ist. Eigentlich ist das eher untypisch für ihn. Ja, Kate und Elliot, wer hätte das gedacht? Ihre Liaison macht die Dinge nicht gerade einfacher. Die Worte meiner Mutter kommen mir wieder in den Sinn. Du könntest Anastasia einladen. Und wie sieht es mit deiner Jobsuche in Seattle aus? Frage ich. Ich habe ein paar Vorstellungsgespräche für ein Praktikum. Und wann wolltest du mir davon erzählen? Das tue ich doch gerade. Und wo? Ich gebe mir alle Mühe, mir meine Verärgerung nicht anmerken zu lassen. Bei einigen Verlagen. Du willst also in die Verlagsbranche? Sie nickt, macht aber keine Anstalten, näher darauf einzugehen. »Und? Und was?« »Hör auf, dich dumm zu stellen, Anastasia. Bei welchen Verlagen wirst du dich vorstellen?« bohre ich nach, während ich im Geiste bereits die Verlagshäuser in Seattle durchgehe, die ich kenne. »Vier, glaube ich zumindest.« »Bei ein paar kleinen«, antwortet sie ausweichend. »Und wieso soll ich nicht erfahren, bei welchen?« »Unzulässige Einflussnahme.« Ich runzle die Stirn. »Was soll das denn bedeuten?« »Jetzt bist du derjenige, der sich dumm stellt.« Belustigung glitzert in ihren Augen. Ich lache. »Ich? Meine Güte, du machst es einem wirklich nicht leicht. Trink aus, damit wir uns endlich über diese Softlimits unterhalten können.« Ihre Lider flattern und sie holt zitternd Luft, ehe sie austrinkt. Die Situation geht ihr tatsächlich an die Nieren. Ich biete ihr noch etwas mehr Champagner an. Er soll ihr Mut machen. »Bitte«, sagt sie. Ich greife nach der Flasche, halte jedoch inne. »Hast du überhaupt etwas gegessen?« »Ja, ein dreigängiges Menü mit Ray.« Sie verdreht die Augen. »Oh, Anna, endlich kann ich etwas gegen diese respektlose Angewohnheit unternehmen.« Ich beuge mich vor, packe ihr Kinn und sehe sie finster an. »Wenn du das nächste Mal die Augen verdrehst, werde ich dich übers Knie legen.« »Oh?« Sie scheint leicht schockiert zu sein, aber auch neugierig. »Oh?« äffe ich sie nach. »Ganz genau, das ist der Anfang, Anastasia.« Mit einem wölfischen Grinsen schenke ich ihr ein weiteres Mal nach. »Jetzt hörst du mir also zu, ja?« Sie nickt. »Antworte mir.« »Ja, ich höre dir zu.« »Gut.« Ich ziehe die Mail und Anhang 3 des Vertrags aus meiner Sakkotasche. »Okay, zum Thema Sex, den Großteil haben wir bereits durch.« Sie rückt näher. Anhang 3, Soft Limits. Folgende Soft Limits sind von den Parteien zu besprechen. Erklärt sich die Sub einverstanden mit: Masturbation, Vaginalverkehr, Kunilingus, Vaginalfisting, Fellatio, Analverkehr, Spermaschlucken, Analfisting. »Kein Fisting also, sagst du. Sonst noch etwas, was du nicht willst?« frage ich. Sie schluckt. »Auf Analverkehr kann ich auch ziemlich gut verzichten.« »Was das Fisting angeht, stimme ich dir voll und ganz zu, aber deinen Arsch hätte ich schon ganz gern, Anastasia.« Sie holt scharf Luft und sieht mich an. »Aber das hat noch Zeit, außerdem können wir diesen Punkt im Moment ohnehin noch nicht vertiefen«, fahre ich fort, wobei ich mir ein Grinsen nicht verkneifen kann. »Dein Arsch braucht erst noch ein bisschen Training.« »Training?« Ihre Augen weiten sich. »Oh ja. Sowas erfordert eine sorgfältige Vorbereitung. Analverkehr kann etwas sehr Angenehmes sein, glaub mir. Aber wenn wir es versuchen und es dir nicht gefällt, brauchen wir es nicht zu wiederholen.« Ich weide mich an ihrem unübersehbaren Entsetzen. »Hast du das schon mal gemacht?« fragt sie. »Ja.« »Mit einem Mann?« »Nein, ich hatte noch nie Sex mit einem Mann, das ist nicht mein Ding.« »Mrs. Robinson?« »Genau.« Mit ihrem riesigen Umschnalldildo. Anna runzelt die Stirn, während ich eilig weiterlese, bevor sie vertiefende Fragen stellen kann. »Okay, Spermaschlucken, darin kriegst du eine glatte Eins.« Eigentlich hätte ich ein Lächeln von ihr erwartet, aber sie mustert mich nur wortlos, als würde sie mich plötzlich in einem völlig neuen Licht sehen. Ich glaube, sie grübelt immer noch über Mrs. Robinson und den Analverkehr mit ihr nach. »Oh, Baby, ich habe mich Elena voll und ganz unterworfen. Sie konnte mit mir machen, was sie wollte, und ich habe es in vollen Zügen genossen.« »Spermaschlucken ist also okay für dich?« Sie nickt und trinkt aus. »Mehr?« frage ich. »Vorsicht, Gray, sie soll leicht angeheitert sein, nicht voll wie eine Haubitze.« »Mehr«, flüstert sie. Ich schenke ihr noch einmal nach und wende mich wieder der Liste zu. »Sexspielzeug?« »Stimmt die Sub der Verwendung zu von Vibratoren, Dildos, Analstöpseln, anderen vaginalen / analen Toys?« »Analstöpsel, bewirkt es das, was auf der Verpackung steht?« Sie verzieht das Gesicht. »Ja, aber wie gesagt, alles eine Frage des Trainings.« »Oh, und was haben wir sonst noch?« »Ketten, Eier und so weiter.« »Eier?« Erschrocken presst sie sich die Hand auf den Mund. »Keine richtigen Eier. Ich muss lachen.« »Wie schön, dass du mich so witzig findest.« Die Kränkung in Ihrer Stimme lässt mich unvermittelt ernst werden. Bitte entschuldigen Sie, Miss Steele, es tut mir leid. Meine Güte, lass es locker angehen, Gray. Irgendein Problem mit den Spielzeugen? Nein, blafft sie. Mist, sie ist beleidigt. Anastasia, es tut mir wirklich leid. Das musst du mir glauben. Ich wollte dich nicht auslachen. Ich habe nur diese Unterhaltung noch nie so im Detail geführt. Du bist eben noch unerfahren. Es tut mir leid. Schmollend nippt sie an ihrer Teetasse. Also gut, kommen wir zum Punkt Bondage. Will ich die Sub ein bei Bondage mit Seil, Bondage mit Klebeband, Bondage mit Ledermanschetten, Bondage mit anderem, Bondage mit Handschellen, Schrägstrich Hand- und Fußfesseln? Und? Frage ich, diesmal sanft. In Ordnung, flüstert sie und liest weiter. Stimmt die Sub folgenden Fesselungsarten zu? Hände vor dem Körper gefesselt, Handgelenke am Knöchel gefesselt, Knöchel gefesselt, Fesselung an feste Gegenstände, zum Beispiel Möbel, Ellbogen gefesselt, Hände hinter dem Rücken gefesselt, Fesselung an Spreizstange, Knie gefesselt, Suspension. Lässt die Sub sich die Augen verbinden, lässt die Sub sich knebeln. Über Suspension haben wir uns ja bereits unterhalten. Ich habe nichts dagegen, falls du das als Hardlimit haben willst. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und ich kann ja sowieso nur über eine jeweils relativ kurze Zeitspanne über dich verfügen. Sonst noch etwas? Lach mich bitte nicht schon wieder aus, aber was ist eine Spreizstange? Ich werde dich nicht auslachen. Außerdem habe ich mich zweimal bei dir entschuldigt. Herrgott, nochmal. Zwing mich nicht, es noch einmal zu tun. Mein Tonfall ist schärfer als beabsichtigt. Instinktiv weicht sie zurück. Teufel aber auch. Geh einfach nicht darauf ein, Gray, sondern mach weiter, als wäre nichts passiert. Eine Spreizstange ist ein Instrument mit Manschetten für die Fuß- und beziehungsweise oder Handgelenke. Ein sehr schönes Hilfsmittel. Okay, der Punkt Knebeln. Ich glaube, ich hätte Angst, dass ich keine Luft mehr bekomme. Ich wäre derjenige, der Angst hätte, wenn du keine Luft mehr bekämst. Ich will dich schließlich nicht ersticken. Erotische Erstickungsspielchen sind überhaupt nicht mein Ding. Und wie soll ich in diesem Fall das Safe-Word sagen? Erstens hoffe ich, dass du es niemals zu sagen brauchst, aber wenn du geknebelt sein solltest, werden wir mit Handzeichen arbeiten. Diese Sache mit dem Knebeln ist mir nicht ganz geheuer. Okay, ich schreibe es auf. Sie betrachtet mich einen Moment, als hätte sie das Rätsel der Sphinx gelöst. Fesselst du deine Sklavinnen deshalb so gern, weil sie dich dann nicht anfassen können? Fragt sie. Das ist einer der Gründe. Und ist das auch der Grund, weshalb du meine Hände zusammengebunden hast? Ja. Du willst nicht darüber reden. Nein, will ich nicht. Und ich werde es auch nicht tun. Vergiss es, Anna. Möchtest du noch etwas trinken? Der Alkohol verleiht dir Mut und ich muss wissen, wie du zum Thema Schmerzen stehst. Ich schenke ihr noch einmal nach. In ihren weit aufgerissenen Augen liegt ein besorgter Ausdruck. Also, wie stehst du ganz allgemein zum Thema Schmerzen? Sie antwortet nicht. Ich unterdrücke einen Seufzer. Du kaust schon wieder auf deiner Lippe herum. Glücklicherweise hört sie auf und blickt stattdessen nachdenklich auf ihre im Schoß liegenden Hände. Hast du als Kind Prügel bezogen? Nein. Also hast du keinerlei Erfahrung damit? Nein. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Die Fantasie ist dein ärgster Feind. Vertrau mir, Anna, bitte. Musst du das unbedingt tun? Ja. Aber warum? Das willst du nicht wissen. Das gehört nun mal dazu, Anastasia. Das ist mein Part an dem Ganzen. Aber ich merke, dass es dich nervös macht. Lass uns die einzelnen Methoden durchgehen. Gemeinsam lesen wir weiter. Versohlen, Schläge mit dem Holzpaddel, auspeitschen, Schläge mit dem Rohrstock, beißen, Brustwarzenklemmen, Genitalklemmen, Eis, heißes Wachs, andere Methoden, Schmerz zuzufügen. Die Genitalklammern lehnst du also ab, das ist in Ordnung. Schläge mit dem Rohrstock sind am schmerzhaftesten. Anna wird blass. Aber wir können es langsam angehen, erkläre ich eilig. Oder ganz darauf verzichten, flüstert sie. Es ist nun mal Teil der Vereinbarung, Süße, aber wir werden den Bogen nicht überspannen, Anastasia. Ich werde nichts tun, dem du nicht gewachsen bist. Die Sache mit der Bestrafung macht mir am meisten Sorgen. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast. Wir können die Züchtigung mit dem Rohrstock ja vorläufig weglassen. Und wenn du dich erst an die anderen Methoden gewöhnt hast, steigern wir die Intensität. Wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Verunsicherung zeichnet sich auf ihrer Miene ab. Ich beuge mich vor und küsse sie. Na, so schlimm war es doch gar nicht, oder? Noch immer zweifelnd zuckt sie die Achseln. Einen Punkt möchte ich noch besprechen, bevor ich mit dir ins Bett gehe. Ins Bett? Sie wird rot. Ich bitte dich, Anastasia, nach all dem Gerede über Sex würde ich dich am liebsten bis nächste Woche durchvögeln. Und dich kann das doch auch nicht kalt lassen, oder? Sie presst die Schenkel zusammen und rutscht unruhig auf ihrem Platz herum. Siehst du? Außerdem würde ich gern etwas ausprobieren. Tut es weh? Nein, und hör auf, die ganze Zeit an Schmerzen zu denken. Es wird sehr schön. Habe ich dir schon mal wehgetan? Nein. Siehst du. Noch etwas. Du hast gesagt, dass du mehr willst. Ich halte inne. Verdammt. Es ist, als stünde ich vor einem Abgrund. Okay, Gray, bist du dir ganz sicher? Ich muss es versuchen. Ich will sie nicht verlieren, noch bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Los, spring. Ich nehme ihre Hand. Außerhalb der Phasen, in denen du meine Sklavin bist, könnten wir es vielleicht einfach probieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert und ob es sich so einfach voneinander trennen lässt. Vielleicht klappt es ja auch gar nicht. Aber ich bin bereit, es zu versuchen. Vielleicht an einem Abend pro Woche. Keine Ahnung. Ihr bleibt der Mund offen stehen. Allerdings unter einer Bedingung. Welche? Fragt sie atemlos. Du nimmst mein Geschenk zu deinem erfolgreichen Abschluss an und bist mir dankbar dafür. Oh. Ihre Augen werden groß. Komm mit. Ich ziehe sie auf die Füße, ziehe meine Lederjacke aus und lege sie ihr um die Schultern. Dann öffne ich mit einem tiefen Atemzug die Tür. Der A3 steht am Straßenrand geparkt. Der ist für dich. Herzlichen Glückwunsch. Ich ziehe sie an mich und drücke ihr einen Kuss aufs Haar. Wie gebannt starrt sie den Wagen an. Okay, das kann gut gehen oder in einem völligen Fiasko enden. Ich nehme ihre Hand. Wie in Trance folgt sie mir die Treppe hinunter. Anastasia, dein Käfer ist uralt und ehrlich gesagt ziemlich gefährlich. Ich würde mir nie verzeihen, wenn dir etwas zustieße. Noch dazu, da ich es mit so geringem Aufwand verhindern kann. Mit offenem Mund starrt sie den Wagen an. Verdammt. Ich habe mit deinem Stiefvater darüber geredet. Er fand die Idee gut. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Sie fährt herum und blickt mich zornig an. Du hast Ray davon erzählt? Wie konntest du das tun? Sie ist stocksauer. Der Wagen ist ein Geschenk. Kannst du nicht einfach Danke sagen? Aber dir ist doch klar, dass es viel zu teuer ist. Nein, nicht, wenn ich dadurch nachts ruhig schlafen kann. Komm schon, Anna, du wolltest mehr. Das ist der Preis dafür. Ich sehe, wie ihre Schultern nach unten sacken. Aus Resignation? Das ist nicht die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. Von dem rosigen Schimmer, den der Champagner auf ihr Gesicht gezaubert hat, ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Wenn du ihn mir leihen willst, nehme ich ihn, genauso wie den Laptop. Ich schüttle den Kopf. Wieso muss sie bloß so schwierig sein? Meine anderen Sklavinnen waren ausnahmslos entzückt, wenn ich ihnen ein Auto geschenkt habe. Okay, dann nimm ihn eben als Leihgabe. Aber auf unbestimmte Zeit, stoße ich mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Nicht auf unbestimmte Zeit, aber zumindest für den Augenblick, danke. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen und küsst mich auf die Wange. Danke für den Wagen, Sir. Dieses Wort aus ihrem hinreißenden Mund. Ungestüm presse ich sie an mich und vergrabe die Finger in ihrem Haar. Du machst es einem nicht leicht, Anastasia Steele. Ich presse meinen Mund auf ihre Lippen, zwänge meine Zunge zwischen sie. Nach einem Moment erwidert sie meinen Kuss mit derselben Leidenschaft, umkreist meine Zunge mit der ihren. Mein Körper erwacht. Ich will sie. Hier, jetzt, in aller Öffentlichkeit. Ich muss mich beherrschen, dich nicht sofort auf der Haube dieses Wagens zu ficken, nur damit du kapierst, dass du mir gehörst. Und wenn ich dir einen verdammten Wagen kaufen will, dann kaufe ich dir einen verdammten Wagen. Ob es dir passt oder nicht. Und jetzt geh rein und zieh dich aus, stoße ich mit rauer Stimme hervor und küsse sie noch einmal, brutal und besitzergreifend. Dann packe ich sie bei der Hand, zerre sie ins Apartment zurück, auf direktem Weg ins Schlafzimmer und lasse sie gerade lange genug los, um die Nachttischlampe anzuknipsen. »Bitte sei nicht wütend auf mich«, haucht sie. Augenblicklich verraucht mein Zorn. »Es tut mir leid. Der Wagen und die Bücher«, sie unterbricht sich und leckt sich über die Lippen. »Du machst mir Angst, wenn du so wütend bist. Verdammt.« Das ist das erste Mal, dass jemand so etwas zu mir sagt. Ich schließe die Augen. Ihr Angst einjagen ist das Letzte, was ich will. Reg dich ab, Gray. Sie ist hier, sie ist in Sicherheit, sie ist bereit. Vermassel es nicht, nur weil sie nicht weiß, wie man sich benimmt. Als ich die Augen wieder aufschlage, sieht sie mich an. Nicht verängstigt, sondern voller Erwartung. Dreh dich um, befehle ich sanft. Ich will, dass du dein Kleid ausziehst. Sie gehorcht unverzüglich. Braves Mädchen. Ich nehme meine Jacke von ihren Schultern und lege sie auf den Boden, dann schiebe ich ihr Haar beiseite. Ihre weiche Haut unter meinen Fingern zu spüren, hat etwas Beruhigendes. Endlich kann ich mich entspannen. Mit der Fingerspitze fahre ich an ihrem Rückgrat entlang bis zum Reißverschluss des grauen Chiffonkleids. Ich mag dieses Kleid, weil darin deine makellose Haut so schön zur Geltung kommt. Ich ziehe sie an mich, vergrabe mein Gesicht in ihrem Haar, sauge tief ihren köstlichen Duft ein. »Du riechst so gut, Anastasia, so süß.« »Nach Herbst. Der Duft ihres Parfums ist tröstlich, erinnert mich an eine Zeit des Glücks und des Überflusses. Ich überziehe ihren Hals und ihre Schulter mit federleichten Küssen, während ich langsam den Reißverschluss herunterziehe, leckend, küssend, liebkosend. Sie bebt unter der Berührung. »Oh, Baby.« »Du wirst lernen müssen, stillzuhalten«, flüstere ich zwischen Küssen und löse die Bänder des Neckholders, worauf das Kleid raschelnd zu Boden fällt. »Kein BH, Miss Steele. Sehr schön.« Von hinten lege ich die Hände über ihre Brüste und spüre, wie sich ihre Brustwarzen aufrichten. »Heb die Arme hoch und leg sie um meinen Kopf«, befehle ich dicht an ihrem Hals. Sie gehorcht. Ihre Brüste heben sich, als sie mit den Fingern durch mein Haar fährt, so wie ich es mag, und daran zieht. Das fühlt sich so gut an. Sie lässt den Kopf zur Seite sinken. Ich nutze die Gelegenheit und küsse die Halsschlagader, die unter ihrer weichen Haut hervortritt. Murmle ich und liebkose weiter ihre Brustwarzen. Stöhnend wölbt sie sich mir entgegen und drängt ihre perfekten Brüste fester gegen meine Hände. »Willst du so kommen, Miss Steele?« »Sag es«, befehle ich und ziehe genüsslich ihre Brustwarzen in die Länge. »Ja.« »Ja, was?« »Ja, Sir.« »Braves Mädchen.« Vorsichtig kneife ich ihre Brustwarzen zusammen und knete sie. Stöhnend drängt sie sich an mich, während sich ihre Finger fester in meinem Haar verkrallen. »Ich glaube allerdings nicht, dass du schon so weit bist«, füge ich hinzu und halte einen Moment lang inne, ohne meine Hände von ihren Brüsten zu lösen. Stattdessen knabbere ich an ihrem Ohrläppchen. »Außerdem hast du mein Missfallen erregt. Vielleicht werde ich dir deshalb nicht erlauben zu kommen.« Meine Finger tasten erneut nach ihren Brustwarzen, ziehen sie in die Länge, kneten, massieren, kneifen sie. Ihre reiben an meiner Erektion. Ich lege die Hände um ihre Hüften und halte sie fest, während mein Blick auf ihren Slip fällt. Weiß, Baumwolle, ein Kinderspiel. Ich schiebe meine Finger in den Bund, zerreiße mit einem Ruck den Stoff und lasse die Fetzen achtlos zu Boden fallen. Sie schnappt nach Luft. Ich strecke die Hand aus und schiebe einen Finger in ihre Vagina. Sie ist feucht, sehr feucht. Oh ja, meine Süße ist bereit. Ich reiße sie herum und schiebe mir den Finger in den Mund. Salzig. »Du schmeckst herrlich, Miss Steele.« Ihre Lippen teilen sich, ihre Augen werden dunkel vor Verlangen. Ich glaube fast, sie ist ein bisschen schockiert. »Zieh mich aus«, sage ich. Sie legt den Kopf schief, zögert aber. Du schaffst das schon, füge ich ermutigend hinzu. Sie hebt die Hände. Plötzlich schießt mir ein Gedanke durch den Kopf, dass sie mich gleich berühren wird und ich vielleicht nicht bereit dafür bin. Verflucht! Aus einem Impuls heraus packe ich ihre Hände. Nein, das T-Shirt nicht. Ich will sie auf mir haben. Das ist das erste Mal. Sie könnte womöglich das Gleichgewicht verlieren. Deshalb brauche ich das T-Shirt, um mich zu schützen. Könnte sein, dass du mich bei dem, was ich mit dir vorhabe, anfassen musst. Ich lasse ihre eine Hand los und lege die andere um meine Erektion, die meine Hose zu sprengen droht. Das ist die Wirkung, die sie auf mich haben, Miss Steele. Sie schnappt nach Luft, dann schließt sie die Finger um meinen Schwanz und sieht mich bewundernd an. Ich grinse. Ich will in dir sein, zieh mir die Jeans aus, ab jetzt hast du das Kommando. Hier bleibt der Mund offen stehen. Was willst du mit mir anstellen? Frage ich mit rauer Stimme. Ihre Züge erhellen sich, und ehe ich mich versehe, verpasst sie mir einen Schubs, der mich rückwärts aufs Bett fallen lässt. Ich lache, über ihren Mut, aber auch, weil mich ihre Berührung nicht in Panik versetzt hat. Sie zieht mir die Schuhe, dann die Socken aus, alles ein wenig ungelenk. Unwillkürlich muss ich an ihre linkischen Versuche denken, als sie versucht hat, den Rekorder beim Interview in Gang zu bekommen. Ich sehe ihr zu, belustigt, erregt. Ich frage mich, was sie wohl als nächstes tun wird. Mich aus meinen Jeans zu befreien, während ich auf dem Rücken liege, wird nicht einfach werden, aber sie schlüpft aus ihren Palms, setzt sich rittlings auf mich und schiebt die Finger in den Mund. Ich schließe die Augen und hebe die Hüften an. Schamlose Anna. Sie müssen lernen, stillzuhalten, Sir, tadelt sie und zieht spielerisch an meinem Schamhaar. So unverfroren, Ma'am. Ja, Miss Steele, stoße ich mühsam hervor. In meiner Tasche. Das Kondom. Entzücken flackert in ihren Augen auf, als sie in meine Tasche greift und dabei mit den Fingern über meine Erektion streift. Endlich zieht sie die beiden Päckchen heraus und lässt sie neben mir aufs Bett fallen. Dann macht sie sich an meinem Hosenknopf zu schaffen. Beim zweiten Versuch gelingt es ihr, ihn zu öffnen. Ihre Naivität bezaubert mich. Es liegt auf der Hand, dass sie so etwas noch nie vorher getan hat. Noch eine Premiere. Wie unglaublich erregend. So ungeduldig, Miss Steele, necke ich sie. Sie zieht den Reißverschluss herunter und versucht, mir die Hose über die Hüften zu streifen, doch es gelingt ihr nicht. Frustriert sieht sie mich an. Ich habe alle Mühe, nicht laut loszulachen. Tja, Süße, wie willst du jetzt vorgehen? Sie rutscht an meinen Beinen entlang nach unten und probiert es ein zweites Mal. Mit ihrer konzentrierten Miene sieht sie zum Anbeißen aus. Ich beschließe, ihr zu helfen. Wenn du dir weiter auf die Lippe beißt, drehe ich noch durch, sage ich und hebe die Hüften an. Sie geht auf die Knie und zieht mir die Jeans und Boxershorts herunter, die ich mit einem Tritt auf den Boden befördere. Dann hockt sie gegenüber von mir auf der Matratze und leckt sich die Lippen. Wahnsinn! Sie sieht unfassbar scharf aus mit ihrem langen Haar, das in weichen Wellen über ihre Brüste fällt. »Und was jetzt?« flüstere ich. Sie sieht mich flüchtig an, dann schließt sie die Finger um meinen Schwanz, fest und entschlossen, während ihr Daumen über die Spitze streicht. »Gütiger Gott!« Sie beugt sich vor, und dann bin ich